Hallo und herzlich willkommen zum 136. ConCast-Themen-Podcast. Wir reden heute mal wieder über das Spin-off Zero's Tea Time. Diesmal nehmen wir uns den vierten Band des Spin-offs vor, der von Egmont Manga hier in Deutschland rausgebracht wurde. Wir, das bin heute ich, der Lasse, und an meiner Seite heute ist der Olli. Hallo Olli. Hallo, ich melde mich zurück zum Dienst. Und die Wiebke. Hallo Wiebke. Wunderschönen guten Tag euch allen. Zero's Tea Time Band 4 ist in Japan am 18. November 2019 erschienen. Darin werden gesammelt Kapitel 31 bis 40 von Zero's Tea Time, die von April bis September 2019 in der Weekly Shonen Sunday veröffentlicht wurden und jetzt am 1. Juli 2021 bei uns in Deutschland erschienen ist und auch wirklich erschienen ist, anders als andere Manga zu dieser Zeit, aber da kommen wir in einem späteren Podcast vielleicht noch zu. Wie immer werden wir den Band von vorne bis hinten durchnehmen und ordentlich besprechen. Und dabei fangen wir wie immer mit dem Cover an. Dieses Mal ist das Cover in lila gehalten. Amuro steht vor seinem Auto, dem guten alten Mazda RX-7. Und im Hintergrund sehen wir noch einige Kirschblüten, was auch etwas mit dem Inhalt des Bandes zu tun hat. Detektiv Conan, Egmont Manga, Takahiro Arai Original Story Corporation, Gosho Aoyama. Und ich finde mal wieder, wenn wir den Band, das deutsche Cover, mit dem japanischen Cover vergleichen, wie schon bei den anderen Bänden wieder das gleiche Lob für die deutsche Version, da wir im Deutschen keinen schwarzen Kasten am Rand haben, anders als im japanischen Cover. Wenn man sich das ansehen will, kann man zum Beispiel auf conwiki.org gehen und auch bei Zero's Tea Time Band 4 sehen. Da sieht man das deutsche und das japanische Cover. Und weil anders als in Japan bei uns der Direktiv Conan-Schriftzug farblich an die Hauptfarbe des Zero's Tea Times Cover angepasst ist, anders als in Japan, wo es immer rot ist. Also ich muss sagen, ich finde das jetzt im Vergleich zum letzten, ich glaube beim dritten habe ich ein bisschen rumgemeckert, wenn ich mich richtig entsinne. Ich finde das jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Ich muss aber auch gestehen, dass ich lila als Farbe oder halt violett sehr mag. Ich habe tatsächlich gar nicht, aufgrund von der lila Färbung, gar nicht direkt erkannt, dass es die Kirschblüten sein sollen, weil das Rosa so ein bisschen verschwimmt. Aber beim genaueren Betrachten sieht man das tatsächlich ganz gut. Ja, das ist ganz schön, dass es da einen Storybezug gibt. Ja. Aber ansonsten, ja, es ist halt, ne, so wie wir beim letzten Mal besprochen haben, es ist halt ein bisschen schade, dass dieser eine schwarze Band dazwischen ist. Wenn man sich das anguckt von den Rückseiten her, ist jetzt so ein schwarzer Balken dazwischen, wo man dann denkt, gehört er dazu. Aber andererseits ist es vielleicht auch ganz abwechslungsreich und vielleicht gucken manche Leute auch gerade deswegen da extra hin. Ja. Ja, also mir persönlich gefällt das deutsche Cover hier auch wieder mehr, weil wenn ich mir das japanische angucke, finde ich, da sind ja halt die ganzen Schriftzeichen drauf und ich finde, die Schriftzeichen verdecken so auch die eine oder andere, ja, Zeichnung oder sowas, beispielsweise diesen Stern oder dieses Schein, was da im Hintergrund ist, dies mit den Zacken da, sag ich mal, das kommt, finde ich, im Deutschen besser zur Geltung, weil die rechte Seite des Covers komplett frei ist, abgesehen von der 4 und dem Egmont-Logo unten. Aber im Japanischen hat man da halt den Conan-Schriftzug, dann noch Zero's Tea Time da und dann das Schwarze da noch. Also quasi alles ist irgendwie in Japan verdeckt vom Cover. Und hier haben wir halt bei uns, sehen wir halt mehr da. Das finde ich persönlich schöner, dass man vom Cover da mehr sieht und nicht die ganzen Schriftzeichen auch sieht. Erneut haben wir auch wieder das klitzekleine Problem, dass der Buchrücken ein bisschen auf das Coverbild überblendet. Ein Stück vom Amuro und einen kleinen weißen Rand habe ich bei mir neben der 04. Ja. Aber es ist weniger. Also ich habe es jetzt gerade in dem ersten liegen und bei meinem ersten Band ist das wesentlich, also sozusagen das Ganze ein bisschen links verschobener. Das C von Conan ist tatsächlich mit drauf und bei dem Band jetzt ist es nicht mit auf der Vorderseite drauf. Interessanterweise. Immerhin eine kleine Verbesserung. Auf dem Buchrücken, wie gewohnt, Direktiv Conan. Wir sehen den Amuro nochmal, Zero's Tea Time 04, Takeo Arai, Gosho Aoyama, Egmont Manga. Auf der Rückseite das lang erwartete Detektiv Conan Spin-off, Mystery, Egmont Manga, auch alles in lila. Toru Amoros Alltagsabenteuer gehen in die nächste Runde, noch immer ist er mit den Kindern im Keller des Schuppens eingeschlossen. Wie werden sie sich aus dieser verzwickten Lage befreien? Und als wäre das nicht schon genug Aufregung, erwartet Toru außerdem ein umfassendes Fitnessprogramm. Darunter eine Zeichnung von einem Drink und einem Strohhalm aus dem New Baker Hotel. www.egmont-manga.de. Die ISBN-Nummer und der Preis in Deutschland 7 Euro. Österreichischer Preis wird seit einiger Zeit nicht mehr in Deutschland mit abgedruckt, scheinbar. Und in der Schweiz gibt es keine Buchpreisbindung. Wenn wir den Band aufschlagen, dann erwartet uns als nächstes ein schwarz-weißer Amuro von einem schönen Sunday-Cover. 04, Zeus Tea Time, Takahiro Arai, Originalkonzept in Kooperation mit Gosho Aoyama. Eine Seite weiter, mal wieder die Charaktereinführung, wieder ein Toru Amuro von einem anderen Shonen Sunday Cover und uns werden in diesem Band Atsusa Enomoto, Yuya Kasami, Yoko Okino, Kazumasa Ogura, Andrick Camel, Haro und Shuichi Akai vorgestellt. Ja, Shuichi Akai ist immer noch mit drin. Wenn ihr unsere anderen Podcasts zu Just Tea Time gehört habt, dann wisst ihr, dass wir spätestens seit Band 2 uns immer wieder fragen, warum eigentlich, aber scheinbar muss das so sein. Es gehört fest zum Ganzen dazu. Irgendwie ist bei mir die Mütze von dem Rahmenchef da so ein bisschen schlecht gedruckt. Ich weiß gar nicht, ob das Absicht ist. Es wirkt gerade so ein bisschen so, als wäre da irgendein Druckfehler dabei. Ja, da ist oben rechts ist der schwarze, ist da nicht ganz durchgängig, aber das könnte auch von der Zeichnung liegen. Könnte auch das sein, ja. Und tatsächlich habe ich auf der Rückseite gesehen, dass da irgendwie ein Leerzeichen zu viel ist, ne? Vor dem genug Aufregung. Oder das ist Absicht, dass das damit ein bisschen mehr Abstand ist. Keine Ahnung. Wirkt zumindest so ein bisschen komisch verschoben. Naja, aber ja, zu der Charaktereinführung kann man irgendwie gar nicht so viel mehr sagen. Das ist ja jedes Mal. Es sind halt alles immer kleine Charaktere und die kamen bis jetzt auf Shuichi Akai immer in Auftritt. Aber es sind halt so viele kleine Charaktere, sodass halt dann manche wieder fehlen, die da dann drin vorkommen im Band. Und andere dann wieder mit aufgenommen sind, wo man dann auch nicht ganz weiß, warum jetzt genau der Charakter mit aufgenommen worden ist. Zum Beispiel beim Rahmenchef kann ich es mir jetzt auch, also wie gesagt, er hat halt seine eine Szene, aber das haben andere Charaktere ja genauso. Ja, genau. Vor allen Dingen halt, naja, Shuichi Akai wird sich wohl nicht mehr ändern. Kann man immer wieder ansprechen, aber gut. Ja, und was wir auch schon angesprochen hatten, war die Darstellung von Kasami. Und sie haben hier die Charaktereinführung, ich weiß gar nicht, ob es im letzten Band auch schon da stand, hier haben sie den Satz hinzugefügt, wo er seine Ramensuppe immer bis zum Schluss komplett aufisst oder sowas. Und ich finde, dieser letzte Satz hätte nicht sein müssen und irgendwie wirkt er auch so wieder so ein bisschen negativ, als ob das irgendwas Negatives ist, was nicht sein muss, und ich habe mich auch gefragt, warum sie den Satz mit reingenommen haben. Ich meine, das Rahmending, das war im letzten Band, also es kommt hier gar nicht mehr drin vor, und ich finde das auch ein absolut unnötiges Detail, als ob interessant ist, wie Kasami seine Rahmensuppe isst. Tatsächlich war das nicht drin. Im letzten Band war aber drin, dass Kasami Sellerie nicht mag. Und das war ja eigentlich ein Gag aus Band 2. Also scheinbar greifen sie dann im nächsten Band immer einen Gag aus dem vorherigen Band auf und packen ihn in die Beschreibung. Ja, also das fände ich auch gar nicht so schlecht als Running Gag, wenn halt das in diesem Band nicht so wäre. Also ich weiß nicht, der Gag kommt halt im Deutschen nicht so gut rüber, finde ich, wenn man den jetzt so einfach so platt liest. Weil das ist schon so richtig, wie es Olli sagt, ne? Diese Formulierung leider gehörte zu der Fraktion, ist halt hauptsächlich negativ konnotiert. Ich würde das gar nicht so als, also ich glaube, wenn man den Band jetzt schon, wenn es jetzt schon länger her ist, dass man den anderen Band gelesen hat, dann wird es einem auch erst wieder im Nachhinein einfallen, dass es ja als Gag gemeint war. Das ist jetzt nicht auf den ersten Blick direkt ersichtlich. Das ist so ein bisschen das Problem, glaube ich, damit. Sonst fände ich das gar nicht so schlimm, eben, weil das ja eine fortlaufende Reihe ist. Ich habe übrigens gerade noch einmal nachgeguckt, das mit Oguras Mütze ist auch im Japanischen so. Aha, sehr gut. Also, naja, wie auch immer man das bewerten mag. Stil, ja, Zeichenstil ist das halt, ne? Oh ja, man macht das ja auch gerne, dass er manchmal das so hat, dass wenn der Mund nur so ein Strich ist quasi, dass der dann so in der Mitte so eine Unterbrechung hat quasi. Ja. So als artistischen Stil. Auf der nächsten Seite haben wir die Inhaltsangabe, das Menü mit unseren erneut 10 Kapiteln, Kapitel 31 bis 40, beziehungsweise Time 1 bis 10. An dieser Stelle, ich find's schade, dass Conan und Zero's Tea Time eine dieser Manga sind, wo in den Bänden die Kapitel so 1 bis 11 durchnummeriert werden, anstatt die richtigen Kapitelnummern, die fortlaufenden, zu nehmen. Aber naja, das ist jetzt, glaube ich, nicht der Punkt, um darüber eine Diskussion anzufangen. Fangen wir doch lieber damit an, über die Kapitel des Bandes zu reden. Und über die ersten drei Kapitel erzählt uns jetzt erstmal Wiebke etwas. Ja, dann fangen wir doch direkt mit der Überlebensschule an und gehen von da aus weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und zwar hatten wir beim letzten Mal ja einen Cliffhanger. Und zwar waren Toru, Takuma und Maria zusammen in dem Schuppen hinter der Tetan-Grundschule eingesperrt durch ein Erdbeben und die dadurch entstandenen Schäden, kamen sie nicht mehr aus dem Keller raus. Und es gibt jetzt sozusagen eine kleine Episode des Überlebenstrainings durch die dann von Toru an die Schüler vermittelt wird. Und der erste Teil dieses Überlebenstrainings beginnt damit, wie man sich Licht verschafft. Und dabei zeigt Toru den Schülern ein paar Tricks. Der zweite Teil befasst sich dann mit der Beschaffung von Lebensmitteln. Und anschließend geht es zu dem nächstgrößeren Teil, nämlich Hilfe holen, was dann den restlichen Teil dieses Kapitels ausmacht. Und zwar stellt Toru fest, dass die Luke zwar anhebbar ist von dem Keller, in dem sie drin sind, aber nicht ganz aufgeht, weil scheinbar da irgendwelche Sachen auf der Luke drauf liegen. Und so und im Keller haben sie halt keinen Empfang. Und dann behilft sich Toru eines Tricks. Er lässt eine Nachricht im Postausgang und will dann das Handy an eine Stelle werfen, an der Empfang ist, um dann in dem Fall automatisch die Nachricht zu versenden, sobald das Handy Empfang hat. Das Problem an der Sache ist, dass das Erreichen einer Stelle, wo man Empfang hat, nicht ganz so leicht ist. Und in Kombination, also durch Teamwork mit den Kindern zusammen, schaffen sie es dann aber letztendlich, dass das Telefon die Nachricht versendet. Und schlussendlich kommt dann Kasami zu Hilfe und befreit die drei. Damit endet dann auch das Überlebenstraining. Toru erinnert sie dann noch einmal daran, dass sie sich im Ernstfall nicht an einem Ort aufhalten sollten, wo niemand weiß, wo sie sind. Und anschließend schickt er sie nach Hause, woraufhin es dann noch eine kleine Szene zwischen Kasami und Toru gibt, bei der sich Kasami daran erinnert, dass Toru ihn einmal gefragt hat, ob er, also so in der Art wie, du willst wirklich Sicherheitspolizist sein. Und Kasami hat gerade das Bedürfnis, dasselbe zu tun, weil er sich darüber wundert, wie Toru denn in so eine Lage gekommen ist, wo Toru es doch eigentlich besser wissen müsste. Und damit endet dann das Kapitel. Am Ende des Kapitels ist noch ein kleines, nettes Bild von Maria und Takuma, wie sie zusammen ein Würfelspiel spielen. Dann geht es weiter mit einem Doppelkapitel, also das ist zusammenhängend. Und zwar heißt das nächste Kapitel absolut perfekt. Und man sieht zu Beginn jemanden, der am Shoppen ist und ein Oberteil anprobiert. Dieses Oberteil kennt man aus der Kleidersammlung von Toru. Und anschließend, wenn man weiterguckt, sieht man aber, dass nicht Toru derjenige ist, der es anprobiert, sondern Kasami. Im Verlaufe der weiteren Shoppingtour, die dann abgebildet ist, versteht man dann auch über kleine subtile Hinweise, dass Kasami die Sache nicht für sich selber einkauft. Und dann ist auch relativ schnell klar, dass er sie für Toru ankauft. Und über eine Rückblende lernen wir dann kennen, dass Kasami offensichtlich von Toru schon einmal gebeten worden ist, ihm Klamotten zu besorgen. Und dabei hat er es halt übertrieben. Also er hat so viele Klamotten für die speziellsten Anlässe ge geholt, die Toru alle gar nicht bräuchte oder für nötig hielt. Und daraufhin durfte Kasami dann die Sachen behalten. Und nun ist Kasami auf der zweiten Shoppingtour und versucht Toru natürlich nicht zu enttäuschen, so wie halt Kasami immer in diesen Büchern dargestellt wird. Als er dann fertig ist mit der Shoppingtour, fährt er zu Toru selber nach Hause und will die Sachen eigentlich abgeben, wird da aber auf eine gewisse Art und Weise versetzt. Und Toru hat jetzt sofort keine Zeit für ihn, sondern erst in 10 bis 15 Minuten. Daraufhin beginnt bei Kasami ein Gedankenspiel und das Ende dieses Liedes ist, dass Kasami sich überlegt, ob Toru nicht Frauenbesuch hat. Daraufhin gibt es eine Überblendung zu einem Toru, der offensichtlich ins Bad geht und damit endet dann das Kapitel. Das dritte Kapitel hört dann genau da wieder, fängt dann genau da an, wo es das andere aufgehört hat und es heißt Aber dafür. Und es beginnt mit einem Toru, der duscht. Auch sehr interessant. Darauf werden die nächsten zwei Seiten dieses Bandes, dieses Kapitels verwendet. Und anschließend wird Kasami in die Wohnung gelassen, hat auch Frühstück mitgebracht, oder was, doch Frühstück, genau, Frühstück war es. Und dann gibt es eine Reihe von Ereignissen, bei denen Kasami ein Verhalten bei Toru beobachtet, was er selber als weitere Hinweise dafür interpretiert, dass dass Toru tatsächlich Frauenbesuch bekommen hat. Und Kasami wird dann ganz panisch und überlegt, wer es denn gewesen ist. Und im anschließenden Gespräch mit Toru, wo dieser dann die Sachen sich anguckt, rutscht Kasami dann tatsächlich auch die Frage zu dem Make-up-Entferner, den er im Bad gefunden hat, heraus. Und Toru reagiert darauf sehr abweisend, weil der Make-up-Entferner unter anderem für seine Verkleidung für die schwarze Organisation genutzt worden ist. Und aufgrund von dieser Ablehnung reagiert Kasami dann beschämt und es kommt zur weiteren Auseinandersetzung in dem Sinne, die dann schlussendlich aber zur Aufklärung der ganzen Missverständnisse führt. Und zwar hat sich Toru eigentlich nur die Haare geschnitten im Bad, wofür er dann so etwas wie Haarklammern benötigt hat. Außerdem hat er seine Zahnbürste ausgewechselt, weswegen da eine zweite Zahnbürste stand und so weiter und so fort. Und schlussendlich können all diese Missverständnisse geklärt werden. Am Ende des Kapitels ist es dann auch einmal so, dass Toru Kasami darauf hinweist, dass der Steuerzahler ja derjenige ist, der für die Klamotten bezahlt und Kasami bitte darauf achten soll, dass es günstigere und schlichtere Kleidung ist und dass er nicht für sich selber nur einkaufen soll. Und dann gibt es nochmal einen Zeitsprung zu einigen Tagen später, an dem Tag beschwert sich Toru dann darüber, offensichtlich hat Kasami ein drittes Mal eingekauft, dass die Klamotten zu günstig und zu schlicht wären. Und damit endet dann das Kapitel. Das letzte Bild ist dann nochmal ein Bild von Toru, wie er halt Haru pflegt. Und damit sind wir am Ende von den ersten drei Kapiteln. Und ich muss sagen, ich fand das Kapitel, ich würd jetzt halt einmal über das Kapitel von der, mit dem Survival Training so an sich reden, von dem Akt und dann halt einmal von dem Einkaufsklamotten-Teil. Und ich fand natürlich das Kapitel mit Maria und Takuma war einfach sehr schön gezeichnet, es war eine schöne Geschichte und es war auch, waren auch wirklich sinnvolle Tipps oder interessante Tipps dabei. Ich fand auch die Geschichte mit dem Teamwork, was dann dargestellt wurde, fand ich sehr, sehr gut beschrieben und auch gut, wie die Kinder damit einbezogen worden sind. Und das hat mir Spaß gemacht, die Auflösung zu dem Cliffhanger zu lesen. Und dann würde ich dann erstmal für das Kapitel vielleicht an euch beide weitergeben. Wie fandet ihr das denn? Ja, also ich war ja positiv überrascht. Mir hat gleich sofort das Coverbild, sage ich mal, gefallen, wo sie da in ihrer Safari-Montur alle stehen und ja, so abenteuermäßig unterwegs sind. Das war schon mal sehr schön. Und naja, dass es dann eben direkt auch weiterging und ja, dass wir praktische, wertvolle Tipps bekommen haben. Ob die tatsächlich so funktionieren, weiß ich nicht. Gerade bei der, wie man die Dose öffnen kann, indem man sie über den Boden schleift, bin ich mir noch unsicher. Aber wenn man mal eine Dose zu Hause hat, kann man es ja mal ausprobieren. Und da bin ich auch tatsächlich dran hängen geblieben. Da dachte ich mir so, Ich auch. Wirklich? Ja. Keine Ahnung, müsste man eine Dose auch haben und ausprobieren, aber ich habe gerade keine Konservendose da. Ja. Naja, aber ansonsten war es wirklich sehr schön, es hat gut geklappt und Amuro hat auch gut die Kinder da mit einbezogen und ja, es wurde letztendlich, war es ein lehrreiches Kapitel, wurde am Ende gut aufgeklärt und ja, das hat mir doch sehr gut gefallen und ja, auch Kasami, wie er dann da am Ende überlegt, den Amuro zu belehren, sich da aber gegen entschließt, Dachte ich auch erst so, na, warum haut das nicht mal raus? Aber wäre vielleicht nicht so gut gewesen, seinem Vorgesetzten gegenüber einen frechen Ton anzuschlagen. Also alles gut. Ja, würde ich mich anschließen, mal wieder so ein typisches, wie hat Johannes das mal ausgedrückt, so ein bisschen Lehrfernsehen quasi mäßiges. Ja. Bildungsauftrag. Ja, genau. Maria und Hakuma kann man öfter, sehe ich ganz gerne, die kommen ja auch nicht so oft vor und sind so ein bisschen weniger beleuchtete Charaktere. Natürlich haben sie ja auch nicht viel zu tun, außer Amuro zuzuhören, aber naja. Ja, ich hätte mir auch gewünscht, dass Kasami am Ende den Spruch raushaut. Aber nun ja. Mal ein Kasami-Gag, den ich gut finde. Ja, da steigt der Band ja eigentlich schon relativ gut an, aber also ein, aber um ehrlich zu sein, das Kapitel danach ist ja dann schon wieder irgendwie schon fast wieder ein derber Rückschlag, finde ich. Also gerade so dieser Shopping-Passage, die finde ich schon wieder so ein bisschen, hat so einen Fremdschämen-Effekt. Ich verstehe halt irgendwie nicht, also ich weiß gar nicht, ob das so nötig ist, dass Kawami die Sachen für Toru kauft oder ob sich der Toru einfach wegen der Undercover-Mission nicht blicken lassen kann und die Sachen einkaufen kann. Das verstehe ich schon mal nicht. Und selbst wenn das so dann sein sollte, dann okay, dann macht man das halt so. Aber diese Situation fand ich schon skurril. Und irgendwie dann diese Geschichte daraus zu spinnen am Ende mit diesem Frauenbesuch, das war auch irgendwie, das ist aber wahrscheinlich auch wieder dieses typisch japanische Verhalten, dass man halt viele Sachen nicht offen kommuniziert und viele Leute dann nicht offen über solche Sachen reden. Das spielt da wahrscheinlich auch mit rein. Von daher, das Kapitel war okay, aber wie gesagt, Kasamis Verhalten war halt mal wieder sehr, sehr ins Lächerliche gezogen an vielen Stellen. Obwohl seine Gedankengänge ja durchaus vielleicht sogar schon verständlich hätten sein können, wenn sie nicht von vornherein zu Beginn schon so extrem derb ins, also überzogen worden wären und ins Lächerliche gezogen wurden. Ja, das ist dieses Typ, also diese Art von Comedy kenne ich auch aus anderen Manga. Das ist dieses typische Missverständnismäßige, weil die japanische Sprache ja auch sehr vage sein kann. Und auch gerade wenn Amuro so eine Antwort da gibt, hier, das brauchst du nicht zu wissen und so. Das ist jetzt nicht unbedingt so zweideutig, aber halt auf solchen vagen Aussagen, da ziehen die öfter mal so Comedy raus. Gut, das mit Kasami, dass das alles nicht stimmen kann, weil das irgendwie so extrem ist. Gut, sei so. Ich, die Comedy fand ich, also, weil ich das halt vielleicht auch schon aus anderen Manga so kenne, stört mich das jetzt nicht so. Und auch selbst, obwohl es Kasami ist, das ist so, na gut. Nur, ich finde halt diese Grundprämisse aus, wir machen eine lustige Story daraus, die erklärt, wo Amuro seine ganzen Outfits aus dem Hauptmanga her hat. Ja, das habe ich nicht gebraucht. Und das ist, ich meine, es ist ja nicht erst seit gestern bekannt, dass Aoyama halt immer Modemagazine durchblättert und da für seine Fälle halt Outfits raussucht für die Charaktere. Und dass das dann manchmal ein bisschen übertrieben ist, was die Leute anhaben. Dass Amo vielleicht immer mal ein bisschen zu fancy aussieht. Okay, aber brauche ich da jetzt eine lustige Story drüber, wie Kasumi das alles kauft? So, nee, ja, weiß nicht. Also, dafür war es mir dann auch irgendwie nicht zu humorig genug. Also, da hätte ich mir so eine andere Art von Augenzwinkern irgendwie so gewünscht, wenn man darauf so das aufbaut, aber die Klamotten waren ja dann quasi schnell wieder raus aus dem Fokus und das war halt so auf Akazami will Klamotten abgreifen und Amuro mag kein Rot, weil Akai, ne? Und Amuro hat eine Frau. Worüber ich auch noch gestolpert bin, ist die deutsche Übersetzung in diesem Fall. Nämlich an der Stelle, wo es auf den Make-up-Entferner zu sprechen kommt und Amuro auch sagt, je weniger du darüber weißt, desto besser, sagt Amuro im Deutschen danach in Gedanken, ich kann ihm ja wohl schlecht sagen, dass ich das im Zuge meiner Verkleidung als weibliches Organisationsmitglied gebraucht habe. Und auch in den Storyboard-Extras am Ende wird eine Anmerkung damit übersetzt, die Tatsache, dass Toro sich als Wermut verkleidet hat, wird betont. Und also ich bin erst im Kapitel drüber gestolpert und dann hinterher jetzt nochmal, als ich die Szene dann in den Storyboards nochmal angeguckt habe. Und ich glaube, da hat der Übersetzer einfach was durcheinander gekriegt, weil, wie wir ja wissen, hat sich Amuro nicht als Wermut verkleidet und auch nicht als irgendein anderes weibliches Organisationsmitglied. Sondern wahrscheinlich steht da dann irgend, wahrscheinlich soll das heißen, dass er das irgendwie zusammen, sich zusammen mit einem weiblichen Organisationsmitglied verkleidet hat, weil wir sehen ja da oben auch im Hintergrund das Ehepaar, als dass sich Toru Amuro und Wermut ausgegeben haben beim Kirschblütenfest aus Band 80, 81. Sehen wir ja neben Wermut und dem Narben-Akai, beziehungsweise falscher Akai, wie er in dem Storyboard hinten genannt wird. Ja, da bin ich drüber gestolpert, da ist dem Übersetzer scheinbar irgendwas durcheinander geraten. Ja, das kam mir auch komisch vor beim Lesen, weil ich so dachte, hä, Amuro hat sich doch niemals als weibliche Person verkleidet. Also er war doch in dem Kirschblütenfall der Mann, den wir da halt sehen mit dem Rollkragenpulli und der Maske, die er da umhat. Und die Ja, genau. Frau war Wermut. Deswegen. Ja, und wie in den Storyboards geschrieben, er habe sich als Wermut verkleidet, das ist ja schon mal doppelt nicht. Ja. Das auf gar keinen Fall. Und selbst wenn sie dachten, okay, Wermut, weil Wermut diese den Akai da verkörpert haben sollte und er den dann genommen hat, also alles sehr verwirrend, da habe ich mich gar nicht weiter mit befasst, das Ja. nachzuvollziehen. Ja, da kommt man ja auch durcheinander, weil der Akai, der da zu sehen ist, der falsche Akai, das war ja Amuro mit der Baseball-Cap, aber der Akai im Zug, im Mystery Train, der dann so einen anderen Hut auf hatte und so ein anderes Oberteil, das war dann Wermut. Deswegen kann man da vielleicht schon mal durcheinander kommen, aber dieser Akai, der da zu sehen ist, das war schon Amuro tatsächlich. Ja, das, wie gesagt, Japanisch ist manchmal eine nicht so eindeutige Sprache, sondern eher so ein bisschen kontextbasiert. Da ist vielleicht der Kontext einfach durcheinander geraten im Kopf. Ja, und was in Japan vielleicht auch unüblich ist, ist eben die Tatsache, wie man ja mit seinen persönlichen Beziehungen und das umgeht und vielleicht, dass sich Mann und Frau füreinander interessieren oder so, keine Ahnung. Jedenfalls fand ich dann halt das Kapitel, wo Kasami halt sich denkt, ja, dass Amuro Damenbesuch hat und dass er dann ja da mit einer Frau in seiner Wohnung ist und er da total übertreibt, meiner Meinung nach, und denkt, oh mein Gott, er ist mit der zusammen und dann sind die hier zusammen alleine und so wie er auch gezeichnet ist, als wenn das das Schlimmste der Welt ist. Und ich dachte mir nur so, ja und lass ihn doch mit einer Frau zusammen sein, wo ist das Problem? Also, das ist vielleicht in Japan, denken die da anders drüber, aber. Als ich das gesehen habe, dachte ich mir, ja, was ist daran so schlimm? Was macht er jetzt so ein Drama davon? Naja, und ansonsten, also die Shoppingtour fand ich auch eher, ja, unnötig quasi. Ich meine, dass man gesehen hat, wie Kasami da die Klamotten vielleicht für Amuros Einsatz kauft. Ja, okay, aber da hätte es kein ganzes Kapitel für gebraucht. Also wie er da zig Sachen einkauft, das muss ich jetzt nicht unbedingt sehen und. Ja, wie das, was sich dann in der Wohnung abgespielt hat, das war schon interessanter auch. Die Tatsache mit der falschen Fährte, sage ich mal, und der kleine Wink auf die Organisation, die ja wirklich rar gesät sind bei Zero's Tea Time, das fand ich dann schon interessanter. Gut, gehen wir über zu den nächsten drei Kapiteln. Und in Time 4 steht auch schon so schön Ready Go. Und Ready Go macht jetzt auch Olli, der uns etwas über den Inhalt erzählt. Ja, wir beginnen das Kapitel diesmal nicht mit Zio Amuro oder Toru, sondern mit Andre Camel, der im New Baker Hotel ist und ja, dort seine Sportklamotten trägt und eben einfach in diesem Treppenhaus, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Stockwerke das Hotel hat, auf jeden Fall sehr, sehr viele, und in diesem Treppenhaus trainiert er halt, weil man eben gut die Treppen hochrennen kann. Und sein Grund ist wohl, dass er sich nach dem Training da immer so einen Saft gönnt. Oder war es ein Eistee? Ich weiß es nicht mehr genau. Und das gibt es ganz oben in dem Café des Hotels. Und der schmeckt super. Und deswegen, ja, trainiert er da. Und, ah ja, ich sehe es gerade, Fruchtsaft war es. Kein Eistee, Fruchtsaft. Und ja, deswegen nutzt er das für sein Training und plötzlich kommt jemand um die Ecke und er denkt, oh mein Gott, ich werde gesehen. Und es ist auch noch Toru Amuro. Und das ist ja hier eine Anspielung an das Kapitel, wo er da schon im Café bei ihm war, wo die beiden sich auch nicht so gut verstanden haben. Und hier geht es jetzt quasi weiter. Und dann, ja, haben die so ein bisschen Kommunikation miteinander. Und Toru belehrt dann André noch so ein bisschen über, ja, Trainingstechniken und fit halten, wie man das so am besten macht. Und dann trainieren die beiden da irgendwie zusammen im Treppenhaus. Am Ende rennen sie noch zusammen nach oben, liefern sich so ein Wettrennen und kommen dann, ja, auf dem Dach an. Und da ist dann Azusa und hat schon auf Toru gewartet. Und ja, die haben im Prinzip wieder nur irgendwas eingekauft fürs Café. Und ja, Amuro war dann in der Zeit da, während Azusa warte, unterwegs im Hotel und ist immer wieder hoch und runter gelaufen, die ganzen Treppen, was Kemmel dann so ein bisschen schockiert, weil er dachte, er hätte Amuro besiegt und dann eben doch nicht. Aber den Saft trinkt er trotzdem. Ja, das war im Prinzip schon Ready Go, also jetzt Stop, Ende. Und ja, machen wir das nächste Kapitel, das nennt sich Reiß dich zusammen. Und ja, das ist, ja, beschäftigt sich sozusagen mit schlechtem Wetter, Regen und Überschwemmungen. Und es gibt eine Warnung des japanischen Wetterdienstes, dass eben, ja, ein Sturm aufgezogen ist und deswegen sollen alle möglichst zu Hause bleiben. Kasami und Amuro sind aber draußen unterwegs, weil sie wohl was wegen dem Einsatz noch besprechen mussten und dann fällt Toro auf, dass er die Papiere im Auto vergessen hat, will die dann eben holen und Kasami soll unter so einer Brücke, wo sie sich ja treffen, warten. Und während er halt wartet, geschieht wohl auf der Brücke, da geht ein Junge lang, dessen Mütze vom Sturm weggeweht wird, dann will er die fangen, ja, und fällt dabei in den reißenden Fluss, der eben durch die Wellen sehr gefährlich ist und Kasami ruft dann zwar schon mal die Feuerwehr, dass die den Jungen da rausholen, aber weil die Situation so gefährlich ist, beschließt er halt selber in den Fluss zu springen, den Ertrinkenden zu retten und ja, es gelingt ihm auch fast. Er macht dabei eine recht gute Figur, sage ich mal, als nicht kennender Rettungsschwimmer und ja, das letzte bisschen bereitet aber dann doch so ein paar Schwierigkeiten, aber zum Glück ist dann Amuro da, der auch in dem Fluss dann hinterher springt und die beiden dann auch retten kann. Es geht am Ende alles gut aus und ja, der Kasami soll dann den Jungen entsprechend zur Feuerwehr bringen, die eingetroffen ist und ja, dann hat sich das Kapitel damit auch schon erledigt. Wir lernen zwischendurch noch, wie man einen improvisierten Rettungsring macht, aber da gehen wir vielleicht später nochmal drauf ein. Und ja, dann kommen wir auch schon zu Kapitel, welches ist es? 6, was den Namen Hanzo trägt. Hierbei geht es verstärkt etwas mehr um Yoko Okino, die vorne vorgestellt wird. Und hier wird bei ihrer Beschreibung, ja, der Beruf Idol eingeblendet und es wird eben nochmal erklärt, was denn ein Idol genau ist, weil man das in Deutschland eher nicht kennt und in Japan ist das aber ganz bekannt, sage ich mal. Und Azusa und Amuro sind beim Fernsehsender eingeladen, weil da eben Yoko Okino was dreht und sie bringen sozusagen die Verpflegung von Café Pierrot, um da die, ja, Leute zu versorgen. Dann lernen sie eben Yoko so ein bisschen kennen und tauschen sich so ein bisschen aus. Und dann kommt während des Ganzen ans Licht, dass es wohl irgendwelche Diebstähle in dem Fernsehsender gab. Und ja, dann erhält Amuro da so ein paar Informationen, wird aber nicht in den Fall eingeschaltet, weil er sagt, das überlassen wir mal lieber Herrn Mori, denn das ist sein Lehrmeister. Und ja, damit werden die Sache sozusagen erstmal zur Seite gelegt, weil dann müssten sie, die Fernsehleute müssen sich mit den Probeaufnahmen beschäftigen und Amuro und Azusa, ja, machen sich wieder auf den Heimweg. Azusa muss nur noch mal eben kurz die Toilette aufsuchen und während Toro im Gang auf ihn wartet, bemerkt er so einen Typ, der sich plötzlich an Yokos Garderobe zu schaffen macht. Dann spricht er den an, der sagt zunächst, ah, ich gehöre aber zum Produktionsteam. und will sich dann heimlich verkrümeln, was aber so ein bisschen misslingt und dann kommt eben raus, dass er derjenige ist, der irgendwie gestohlen hat und dann verfolgt ihn Amuro, er rennt dann weg und rennt auf dieses Produktionsset, was ja so eine Art Ninja-Produktion ist, so eine Art Überlebenstraining mit so einem Hindernisparcours und der denkt sich, ich habe den gebaut, der kann mich überhaupt nicht verfolgen und rennt da lang. Amuro rennt aber hinter ihm her und Amuro hat als Supersportler keine Probleme mit dem Hindernisparcours, beziehungsweise kleinere, aber das macht sozusagen keinen Unterschied. Am Ende kann er den, ja, Täter, sage ich mal, ja, nicht überführen, aber er kann ihn halt aufhalten und ja, dann wird der Mann festgenommen, die Polizei wird gerufen und Amuro kann glücklich heimkehren und die Fernsehleute können ihre Sendung starten lassen. Und das kleine Bild auf der nächsten Seite dann spielt nochmal auf die Fernsehserie an und ja, ergänzt das Ganze noch so ein bisschen, dass es ein unlösbarer Parcours ist, den niemand lösen kann. Ja, so viel zu der Kurzzusammenfassung der Geschichten. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal so ein bisschen einzeln das so ein bisschen durch. Mir hat im Ready-Go-Kapitel dann tatsächlich gefallen, dass, ich sag mal, hier der André Kemmel ein bisschen mehr im Hintergrund als Hauptcharakter der Story ist, dass es hier quasi nicht gleich direkt wieder mit Amuro im Einstieg ist, sondern dass wir hier eben ja, André mithaben und wir eben auch die eine oder andere Anspielung an den Hauptmangel halt haben mit seinem Fitnessprogramm und wie er irgendwelche Treppen in Hotels hochrennt. Dann auch eben nochmal auf die Café-Szene aus dem anderen Band, wo die beiden schon aufeinander getroffen sind. Ja, und dann ansonsten, was man so beim Fitness halt sehen kann. Ein bisschen seltsam halt der Gedanke, dass sie mitten im Hotel da durch irgendein Treppenhaus sprinten und da so keiner weiter ist, der die sieht. Und naja, dann das Ende fand ich dann aber auch ganz nett, wie die beiden dann da oben sind und Azusa, die auch mit dann noch auftritt. Das hat mir ganz gut gefallen so. Zu der Frequenz gibt es ja tatsächlich eine Erklärung zu Beginn, dass zumindest diese oberen Stockwerke scheinbar nur von Gästen, also kaum von Gästen oder Personal frequentiert werden. Also das scheint wohl nicht so untypisch zu sein. Und ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ist der André vielleicht sogar in dem Hotel untergebracht? Oder ist das jetzt nur eine Vermutung, dass er da wirklich häufiger trainiert? Weil ich kann mir halt nicht vorstellen, dass man einfach so in ein Hotel reingehen kann und da trainieren Das kann. greift ja das aus auf Ja. aus Band 58, 59 mit dem Fall da. Ja, genau. Okay. Ansonsten, ja, also ich finde es halt so ein bisschen komisch. Ich meine, sowas wie eine Plank, dass Amuro das jemand einem FBI-Agenten erklären muss, das finde ich irgendwie schon so ein bisschen komisch. Also vielleicht ist es gar nicht so undenkbar, dass da diese Grundlagen in manchen, also ich meine, dass Toro vielleicht ein paar speziellere Übungen kennt, ist okay, aber so eine Plank ist ja eigentlich so eine Basic. Grundlage, dachte ich eigentlich. Deswegen fand ich das so ein bisschen irritierend, dass dazu André gar kein Hintergrundwissen zu haben scheint. Das fand ich irgendwie komisch. Und halt, es war halt mal wieder so am Ende dieses extrem Übertriebene, dass Toro da unbedingt 10-mal schon die Treppe hoch und runter gerannt sein musste. War halt so wieder dieses Typische. Aber ansonsten war es tatsächlich gar kein schlechtes Kapitel, so aus der Kombi zwischen diesem ein bisschen was beibringen. Mal was anderes wagen und nicht aus Toros Sicht das Kapitel zu erzählen. Aber bisher hatten wir das bei den André Kamel-Fällen doch eigentlich fast immer, oder? Ich weiß es gar nicht, aber der Kaffee-Fall war doch auch, glaube ich, aus Kamels Sicht beschrieben, wenn ich mich richtig entsinne. Also es scheint so ein Ding zu sein, dass das bei den André Kamel-Fällen gemacht wird. Ja, und er kommt leider auch nicht gut weg, Ja, ne? das ist Auch für halt. den Gag. Also so richtig. Ja, das ist halt genau eben dieses mit dem, ja, am Ende noch als Gag, ja, Amuro hat diesen Lauf schon 20 Mal im Prinzip gemacht. Gut, runter ist natürlich ein bisschen einfacher als hoch, aber trotzdem, also, ja, Amuro ist halt der geilste So, er macht ja auch mehr als Weltrekord-Klimmzüge. Und ist der super Typ, ja. Also für mich, so wie der Fruchtsaft für Camel irgendwie am Ende ein bisschen bitter geschmeckt hat, hat auch dieses Kapitel für mich so einen kleinen bitteren Nachgeschmack hinterlassen. Und dieses einfach, auch wenn das war jetzt eigentlich ein guter Schlusssatz, aber ich muss trotzdem noch was sagen. Dieser Gag von wegen Amuro will eigentlich nur was Gutes für Camel, aber weil er halt das FBI nicht mag, muss er alles irgendwie so ein bisschen passiv-aggressiv rüberbringen. Und dann kriegen wir so ein Panel, wo er ihn halt so ein bisschen anguckt, ein bisschen sanfterer Blick und halt ihn so ein bisschen sanfter anguckt. Und das ist so, das war ja auch schon im ersten Camel-Kapitel das Ding, was wir da auch schon angesprochen haben. Das lässt Amuro einfach nicht gut wirken und ich sehe darin auch nicht so sonderlich gut für mich funktionierende Comedy. Es unterhält irgendwie nicht. Ich habe eher das Gefühl, dass ich Tora einmal eine rechts und eine links geben wollen würde und sagen würde, red doch mal richtig mit dem. So schlimm kann es nicht werden. Redet doch mal ordentlich miteinander. Das ist halt irgendwie so ein bisschen, ja, dieses Passiv-Aggressive geht einem irgendwann auf den Keks. Eigentlich gefühlt ist es schon fast so, als dieser Schatten so über André da fällt und man halt eigentlich schon weiß, dass es Tore sein wird, hat man so wirklich dieses Gefühl, oh mein Gott, da kommt das Monster um die Ecke. Jetzt wird das Kapitel wieder ein bisschen anders. Naja, aber wie gesagt, da kommt er jetzt mit dem nächsten Kapitel was Besseres, ne? Zumindest aus Ja, meiner zum Sicht. Glück, Ja. denn das reißt sich zusammen, das Flutkapitel zeigt nicht nur, dass man in Japan offensichtlich eine funktionierende Wareninfrastruktur hat vor Überschwemmungen, und diese Aussage würde diesen Podcast überhaupt nicht zeitlich festsetzen, dass das von besonderer Relevanz ist, sein könnte, tatsächlich ein fast durchgehend ernstes Kapitel und als solches kann ja auch mal wieder das Artwork von Arai ein bisschen zum Glanze kommen und auch inhaltlich muss man ja gar nicht groß viel zu sagen. Es ist einfach, finde ich, ein mitreißendes, im wahrsten Sinne des Wortes, Kapitel für so eine Rettung. Und erst in den letzten paar Panels hat man dann einen Gag mit Kasami, den ich sogar diesmal wirklich vorbehaltlos lustig finde. Gerade dieses Panel, wo Kasami diese Gedankensprechblase hat, so Amuro minus Hose, gleich Fragezeichen. Das ist schon gut. Und auch Amuros Gesichtsausdruck im allerletzten Panel fand ich sehr unterhaltsam. Tatsächlich mal ein Kasami-Gag, den ich nicht so deplatziert fand, sondern am Ende von so einem Kapitel als kleine Auflockerung und wie es umgesetzt wurde, tatsächlich mal gut fand. Juhu, Zero's Tea Time. Da wird es in den nächsten Bänden ja bestimmt noch besser, wenn es jetzt bergauf geht. Nee, es gibt keine nächsten Bände, aber immerhin war es für dieses Kapitel gut. Ja, also ja, das ist vielleicht zeitlich ungünstig gewählt, das Kapitel es zu lesen. Kam mir so gleich beim ersten Lesen so in die Gedanken, dachte ich so, oh, ist vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, das zu lesen, aber da konnte ja keiner was für. Von daher die Thematik aufgrund aktueller Geschehnisse, gut, ja, problematisch, aber tut dem Kapitel an sich keinen Abbruch. Also es ist ein wichtiges Thema, gerade auch in Japan, was ja öfter von, ja, ich sag mal, Flutkatastrophen und Erdbeben und Orkanen heimgesucht wird. Und mir persönlich hat das Kapitel auch sehr gut gefallen. Und vor allen Dingen auch Kasami in diesem Band, wie er sozusagen dem Jungen zur Hilfe eilt. Und ich persönlich fand es sogar schon ein bisschen schade, dass dann Amuro am Ende nochmal auftauchen müsste. Ich hätte es Kasami so gegönnt, dass er diesen Jungen komplett alleine gerettet hätte und dachte, hey, das wäre doch die Entwicklung, wenn Kasami da am Ende als Held dasteht und diesen Jungen komplett alleine aus der reißenden Flut gerettet hätte. Und naja, es war dann doch Amuro, der dann doch mit eingeworfen wurde, aber trotzdem, ja, lobt er Kasami dann für seinen Einsatz und Kasami kommt hier nur positiv weg und ja, auch was dann am Ende noch kommt, der kleine Gag da, muss man sagen, da bin ich auch nicht unbedingt darauf gekommen, dass Amuro noch eine zweite Hose unter der anderen getragen hätte. Also ich hätte da durchaus die gleichen Gedanken gehabt, von daher sehr gut und ja. Interessant ist dann auch, dass Kasami sich ja seine Brille, die ja eigentlich versunken ist, irgendwann mal wiedergeholt haben muss. Denn in den anderen Kapiteln trägt er ja wieder eine. Vielleicht ist das bei Kazami so wie bei My Hero Academia, wo der Charakter Tenya Iida in seinem Zimmer einfach Regale voller Ja, identischer immer die Brillen hat. gleiche. 50 mal die gleiche Brille, falls was passiert. Vielleicht ist das Inhalt eines nächsten Zero's Tea Time Kapitels, wo wir mal Kazamis Wohnung sehen. Das wäre witzig. Also wie gesagt, ich kann mich dem Lob nur anschließen. Ich finde tatsächlich auch, was ich noch super finde, ist halt auch die Einbindung in den generellen Band. Ne? Es wird ja zu Beginn diese Parade erwähnt, die ja dann später in den späteren Kapiteln vorkommt. Also zumindest denke ich, dass das so gemeint ist. Und das finde ich halt ganz gut, dass das halt in den Band eingeflochten wird. Und auch zu der Geschichte, die Olli gesagt hat, dass halt nochmal Tora auftauchen musste. Ich finde, unter normalen Umständen, wenn wir nicht immer diese Problematik hätten, dass Toro eh schon in den Himmel gelobt wird wie sonst was, dann würde das halt vollkommen natürlich wirken, weil wäre viel übermenschlicher, wenn Kasami das alleine tatsächlich geschafft hätte in der Flut. Also das finde ich halt, also so dieses Kapitel für sich ist so, wie eigentlich ich es gerne für alle anderen gehabt hätte, eher mit vielleicht den beiden, wie sie sich gegenseitig unterstützen, wie sie zusammenarbeiten und sich gegenseitig dann auch helfen in den brenzlichen Situationen. Und die Situation war ja durchaus brenzlig und ich glaube, das wäre Toro vielleicht andersrum genauso passiert. Und ich finde, das wurde schon gut dargestellt, diese Brenzligkeit. Und genau das hat Spaß gemacht beim Lesen einfach. Von daher, ich kann das Kapitel nur loben. Loben würde ich auch das nächste Kapitel. Tatsächlich hat mir auch gut gefallen. Meine Kritik wäre, also ich finde es erstmal toll, finde ich es, Yamagishi zu sehen, den Manager von Yoko Ohino. Das war schon mal ein ganz nettes Easter Egg. Und ansonsten den restlichen Inhalt des Kapitels fand ich, das war mal so gagmäßig, was ich angenehm fand. So ein Takeshis Castle-mäßiges halt zu machen, wenn man halt an einem Filmset ist, wegen Yoko Ogino, passt das ganz gut. Was ich ein bisschen schade fand, ist, weil die Zero's Tea Time Kapitel ja alle nur 12 Seiten lang sind, dass dann die tatsächliche Verfolgungsjagd in diesem Parcours dann nur so quasi eine einseitige Montage war, größtenteils, aus einzelnen Szenen. Da hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass das Kapitel dann eher, dass diese Story dann eher in 2 Kapiteln stattfindet, dass man sich mehr Zeit dafür nimmt, wie halt Amuro und der Täter da durch diesen ganzen Parcours durchkommen. Ja, das. Aber immerhin, wenn die Kritik an dem Kapitel ist, zu sagen, ah, ich hätte schon gern mehr davon gesehen, anstatt weniger, dann ist das für diesen Manga, wenn man sich unsere Kritik bisher ansieht in den letzten Bänden, vielleicht auch ein halbes Kompliment schon. Ja, und dass Amuro mal hier am Ende quasi die Punchline ist, nämlich, dass er den Täter am Ende gar nicht mehr richtig verfolgt hat, sondern einfach nur den Parcours durchgemacht hat, weil ihm das so Spaß gemacht hat und er davon Asuza da getadelt wird, weil er da oben steht, haben wir auch nicht allzu oft in diesem Manga. Ja, das war ganz nett und ich dachte auch am Anfang des Kapitels erst, hey, jetzt kommt so ein richtiger Conan-Mystery-Einwurf hier mit den Diebstählen und dann ermittelt Amuro da, weil er ja durchaus detektivisch was drauf hat und da passiert aber so gar nichts, wo ich so dachte, okay, er hätte durchaus ermitteln können, er hat ja detektivische Fähigkeiten, aber gut, dann machen die halt nichts mit den Diebstählen, was soll's. Ja. Von daher, ansonsten, wie gesagt, fand ich sehr schön, dass Yoko Okido hier aufgetreten ist, dass man auch nochmal den Begriff Idol an sich erklärt hat für die Nichtkenner sozusagen. Und ja, dass hier das Filmset eine Rolle spielt, dass das alles in diesem Fernsehsender spielt. Und ja, der Täter, der auch wirklich der Täter bleibt, den sieht man ja nicht anders. Ja, und dann ansonsten. Mir persönlich ist es halt immer so, wenn diese bewegenden Action-Szenen kommen, gerade auch die, ja, Ninja-Stages da. Ich kann mir das persönlich immer im Manga schwer vorstellen, wie die Action da so abläuft. Von daher würde ich das gerne eher in einem Anime-Form sehen, weil ich das dann besser nachvollziehen kann. Aber so war es dann halt auch ganz nett und ja, hat Spaß gemacht, das zu sehen und dann am Ende eben, wo sich halt rausstellt, dass Amuro das im Geheimen geschafft hat und dann dieses Bild dann am Ende, wo Yoko wieder moderiert und sagt, noch nie hat jemand diesen Parcours überwunden. Wer wird es irgendwann überhaupt mal jemand schaffen? Und man denkt sich nur so, eigentlich hätte es voll gepasst, wenn der Amuro irgendwie mit eingeworfen wäre oder so. Aber ja, war auf jeden Fall sehr nett und hat Spaß gemacht. Ich fand auch, das Ganze war irgendwie so, also dieses, das war so, macht normalerweise die Kapitel, die wir bisher haben, da kritisieren wir auch häufig, dass das Toro irgendwie unsympathischer macht oder übermenschlicher oder unmenschlicher werden lässt. Und ich finde bei dem Kapitel, das macht das Kapitel halt gerade nicht. Er versucht sich da ja auch extrem an diesen Hindernissen und hat da auch seine Schwierigkeiten. Und das macht ihn da halt, dass er das dann auch so versucht und sich da so reinbeißt und so ehrgeizig ist. Ich finde, das ist zum Beispiel was, das fand ich einfach schön anzugucken. Da haben sich diese paar Extra-Panels mit diesen Extra-Versuchen und da mehr Zeit zu investieren, das zu zeigen, diese Momente, das war auf jeden Fall berechtigt. Das fand ich gut. Von daher, dieses Kapitel hatte irgendwie sehr viel von all, also so ein bisschen von allem, so diese Action, aber die Action dann noch nicht in 1000 Panels ausgefüllt. Dann dieser Mystery-Aspekt, der aber auch nicht wirklich Mystery-Aspekt so zu 100% war. Und irgendwie war es dadurch gut, aber man hätte von dem Ganzen irgendwie auch noch mal von allem so ein bisschen mehr gehabt oder irgendwie einfach länger. Das heißt sozusagen dieses Kasami-Kapitel zu Beginn mit dieser Klamottengeschichte, das hätte man irgendwie kürzen können und stattdessen hätte man da vielleicht einfach noch mal diesen Mystery-Teil ein bisschen länger strecken können und dann halt vielleicht diesen Action-Teil noch mal ein bisschen strecken können und dann wäre es ein super Kapitel gewesen. Aber wie gesagt, es war auf jeden Fall, also das sind schon, in diesem Band sind schon ein paar Kapitel dabei, wo ich wirklich sagen muss, die machen einfach Spaß, sich anzugucken und durchzulesen. Okay, und dann erzähle ich jetzt noch ein bisschen was zu den nächsten Kapiteln. Time 7 soll mir recht sein, ist quasi zweigeteilt zwischen Amuro und Kasamis Kampfsporttraining, wo Amuro natürlich Kasami gnadenlos abzieht und ihm dann anbietet, ja, ich kann auch mit einem Arm kämpfen oder ich kann mich auch zurückhalten irgendwie. Und dann tatsächlich ist der Tag der Parade gekommen, die ja hier wir auch schon mal in unseren Zusammenfassungen erwähnt haben, bei der Amuro ganz nebenbei eine Entführung, Raub verhindert, indem er ein kleines Baby rettet und dann den Täter noch über die Schulter legt. Und gleichzeitig wird ihm vom Arm sozusagen gezeigt, wie man eine Banane gut teilen kann. Ja, keine Ahnung, ob das jetzt das so verbreitete Wissen ist oder nicht. Jedenfalls ist die Banane gut für den Gag von Amuro am Ende. Ach nee, den habe ich nicht überwältigt, der ist auf der Bananenschale ausgerutscht. Und wo Arzt dann auch wirklich sagt, ach, das ist ja wie ein Manga. Ach ja, Amuro ist einfach zu gut für diese Welt. Wie er da auch in der Gasse steht, der mit Banane isst und da den Fuß angelehnt hat, das ist schon irgendwie cool. Dass der Täter dann aber auch die Logik hat, du bist mir im Weg, ich will ihn aus dem Weg räumen, also schmeiß ich diesen Korb mit dem Baby weg. Also ich werf meine Geisel weg, um den irgendwie, ja, wenn du den halt nicht am Kopf triffst und der umfällt, dann hast du halt deine Geisel aufgegeben und der Typ steht halt immer noch da. Vielleicht irgendwie mit einem blauen Fleck am Arm, weil du deinen Kopf gegen geworfen hast. Das war scheinbar alles nicht so durchdacht von dem Typen, aber immerhin geht's dem Baby am Ende gut. In Time 8 beunruhigende Gerüchte sieht sich Amuro, wer hätte es geahnt, beunruhigenden Gerüchten ausgesetzt, denn es wurden komische Bemerkungen gemacht, Beobachtungen gemacht, was Amuro alles so getan haben soll in der Stadt, was irgendwie so ein bisschen komisch ist. Und Amuro geht diese Sache natürlich nach, weil irgendwann seine richtigen Bekannten auch zu ihm kommen und sagen, ja, was habe ich denn da über dich gehört, Amuro, das geht ja so nicht. Und er dann so ein bisschen versucht, da zu ermitteln und auch Kasami zu Hilfe ruft, aber Kasami labert was von Okkultismus und Doppelgängern, weswegen Amuro dann mit ganz anderen Zeugenaussagen super investigativ herausfindet, wer sein Doppelgänger ist. Es ist ein Italiener, Matteo. Und da kommt wieder das, was ich vorhin erwähnt hatte, mit so vagen Sachen und Wortspielen und Missverständnissen für Comedy, nämlich dass Matteos gebrochenes Japanisch, Italienisch für irgendwie so klingt wie andere japanische Begriffe und das dann für Verwechslung und Comedy führt. Wie eben hier zum Beispiel, dass Matteo Taverna, dass er eine Taverna sucht, dann auf Japanisch so klingt wie Matteo Taberna, Taberna. Was, ja, das ist halt mal wieder so eine Comedy, die sich sehr stark auf die japanische Sprache stützt. Und eine kleine Sache für das Kapitel noch am Ende, wo sie noch mal über Doppelgänger sprechen, aber auch schon auch mal wieder so ein bisschen irgendwie komisch, dass ah ja, der ist auch blond und hat dunkle Haut, aber ansonsten sieht der Amuro halt überhaupt nicht ähnlich. Aber blonde Haare und dunkle Haut reicht scheinbar schon, dass man sie verwechselt. Okay. Naja, Japaner. Lustig. Und am Ende ist auch noch eine Sprechblase leider leer gelassen worden, aber das ist auch nicht die wichtigste Sprechblase aller Zeiten gewesen, von daher schon okay. In Time 9, ich verlasse mich auf dich, sehen wir die Hintergründe von Kapitel 999 aus dem Hauptmanga, was ja das erste Kapitel war, in dem Kasami im Hauptmanga aufgetreten ist, nach seiner Einführung in Film 20, wo wir die Hintergründe darüber sehen, wie Kasami es geschafft hat, im Zug das vom Kind angeschriebene an dem Fenster, wo er das Fenster anhaucht und dann, was der Yuto Yoshida da aufgeschrieben hat, damit Con ihn dann am Strand ausrufen kann. Das sehen wir jetzt im Hintergrund und gleichzeitig wird es noch so ein bisschen verwoben, damit das Kasami gerne Kreuzworträtsel löst. Aber das war jetzt auch nur irgendwie für den Gag am Ende, das mit irgendeinem schwierigen japanischen Sprichwort zusammenhängt, wichtig. Das ist bestimmt super interessant, wenn man mit diesem Sprichwort aufgewachsen ist und die Sprache beherrscht. Auf Deutsch ist die zugekleisterte Textbox am Ende wirklich auf der vorletzten Seite, wo man fast eine Lupe braucht, um diesen kleinen Text zu lesen. Mit dem Spatz ist die Welt des Schwans zu groß. Naja. Und dann in Time 10, dem letzten Kapitel dieses Bandes, sehen wir ein großes Picknick zum alljährlichen Kirschblütenfest der Baker-Ladenbesitzervereinigung, wo wir ganz viele Charaktere aus den bisherigen Zeus Tea Time Geschichten sehen, Ogura und den kleinen Hiroki und Sugihito Enomoto und die Omi und die Baseball-Gegner. Und Midori Kuriyama ist auch dabei. Und am Ende kommt dann eben die Sprache darauf, was man eben sich wünschen könnte. Es kommt zur Sprache ein Wunsch mit den Kirschblüten, wo dann Amuro, als er weggeht, die Erinnerung an seine Kirschblütenfreunde, an die fünf Kirschblüten, ihn überkommen und er sich dann auch fünf Kirschblüten aus der Luft schnappt, weil er so cool ist. Natürlich muss er das so zack, zack, zack, zack mäßig sie aus der Luft greifen und kann sie nicht einfach auf seine Hand fallen lassen, weil das ist ja einfach zu cool. Und wir sehen dann am Ende nochmal seine Freunde. Fünf Kirschblütenblätter ergeben eine Kirschblüte, was ich mir wünschen könnte, wenn ich einen Wunsch frei hätte. Tja, Punkt, Punkt, Punkt, sagt der Amuro und geht hinfort zu seinem Auto, um was zu holen. Was fast schon so wirken könnte, als wäre es das Ende von Zero Tea Time. Zumindest könnte man das, also man könnte das Spin-off hier beenden. Das wäre so ein nettes Abschlusskapitel, aber wir wissen ja, auch wenn dieses Kapitel maßgeblich auf das andere Spin-off Wild Police Story hinleitet, ist Zero Tea Time trotzdem nicht vorbei. Auch wenn man vielleicht spekulieren könnte, ob dieses Kapitel mal als Ende geplant war, denn ich finde schon, dass es hat schon so, fühlt sich schon teilweise so an. Aber so wie es steht, ist es erstmal nur das letzte Kapitel dieses Bandes. Ja, fangen wir mal von vorne an, wieder bei Time 7. Ja, das ist so ein Kapitel, wo ich nicht ganz so recht weiß, was ich davon halten soll. Also haben wir jetzt wirklich da irgendwie die vielen Seiten gebraucht, wo Kasami und Amuro Kampfsport machen, um dann am Ende halt darauf hinzuleiten, dass Amuro halt die Technik auch an dem Täter da anwendet. Also das fand ich irgendwie so ein bisschen komisch im Nachhinein. So, haben wir die Hinleitung jetzt wirklich gebraucht? Naja, außer dass halt Arai mit seinen Kampfsportszenen flexen darf. Ich fand das auch generell komisch, warum es diese Szenen vorher gab, weil es ja dann auch darum geht, dass Kasami sagt, man soll ja seinen Gegner niemals unterschätzen, ne? Das ist eine der Grundregeln im Kampfsport. Und es hat halt irgendwie überhaupt keine Bewandtnis gefühlt. Es ist halt, wir hatten das, glaube ich, schon mal in irgendeinem anderen Kapitel in dem Band vorher, dass es manchmal so Sachen gibt, die einfach ins Nichts hinauslaufen. Und es ist halt bei dem Spruch auch schon wieder so, dieses sich nicht unterkriegen lassen oder halt, dass man generell überlegen ist. Wir wissen ja eigentlich immer, dass Toru schon überlegen ist. Also warum braucht es diese Szene am Anfang noch? Und dann halt dieser Spruch dazu, das ist halt, also irgendwie hätte ich mir dann mehr darüber gewünscht. Also. Und dann halt selber bei der Parade, also bei der Parade. Ich fand es halt gut, dass es irgendwie so ein bisschen dieses, naja, dass es eigentlich schon fast wieder ins Lächerliche gezogen wird von Kasami am Ende, diese extreme Überlegenheit. Andererseits waren in diesem Fall so viele Logiklücken im Verhalten von, also in manchen Dingen, zum Beispiel am Ende, dass in dieser Gasse überhaupt eine Kamera war, wo die Kamera ja vorher an einer anderen Stelle oder halt auf die Parade gerichtet gezeigt wurde, dass da Kasami so ein Bild von dieser Szene kriegen soll, das ist halt irgendwie undenkbar eigentlich. Und auch dann die Tatsache mit diesem Verhalten von dem Täter. Also da waren halt so ein paar Sachen, die das Ganze halt einfach nicht flüssig oder gut leserlich gemacht haben. Und es war halt in den anderen Kapiteln davor besser. Deswegen war das halt doch eher ein schwächeres Kapitel. Ja, dem würde ich mich anschließen. Also gerade, oder was ist gerade, am Anfang halt schon so die Judo-Szene, dachte ich am Anfang, ja, okay, die trainieren halt für ihre Fitness, das ist okay, aber dann kam halt Amuro wieder mit, ja, also dass Kasami unterlegen ist, klar, dagegen sage ich ja nichts. Aber dann kommt wieder Amuro so mit, ja, ich kann dich auch nur mit meiner halben Kraft besiegen oder ich mache nur einen Arm, so, als wenn er so 100-mal über Kasami steht. Also, wie gesagt, dass er Kasami besiegt, dagegen sage ich gar nichts. Aber das wirkt schon wieder so, Amuro ist auf Stockwerk 30, da ganz oben, und Kasami steht unten im Keller -2 und muss da hochgucken. Also das fand ich, wirkte von Amuro ja so ein bisschen arrogant und auch fehlplatziert, hat mir da irgendwie nicht so gefallen. Und na, die Szene dann bei der Parade halt, gut, das war dann in Ordnung, wie das dann ja so übergeleitet wurde, dass man das so ein bisschen halt sieht, aber dann auch wieder diese Action mit dem Täter, der sich das Baby greift und dann wirft er das durch die Gegend und Amuro schnappt sich das Kind und dann greift er mit dem Kind in der Hand, greift er den Täter an und dem Kind passiert halt nichts, obwohl das sich da auch irgendwie einmal um sich selbst dreht und alles. Und das fand ich alles war schon wieder sehr actionlastig und das hat mir nicht so gefallen. Und ja, dann auch am Ende halt, so wie Kasami sich das anguckt und dann ja, dieser Satz mit, du wirkst ja eher wie ein Manga-Charakter, ja, das ist ganz nett, so dieses Durchbrechen sozusagen, weil wir sehen ja, dass er ein Manga-Charakter ist und so, aber irgendwie, ja, war das, wie gesagt, auch so ein Kapitel. Da fand ich einige vorher, die wirkten wesentlich besser und das hier war jetzt nicht so, dass es unbedingt geglänzt hat, wo ich mich dran zurückerinnere, wenn ich an Band 4 von Zero's Titan denken werde. Vor allem, warum hat der Typ überhaupt einen Schraubenzieher oder ist das ein Eispickel? Ich bin mir da nicht sicher. Auf dem einen Bild sieht es spitzer aus, aber ich glaube, auf dem unteren Panel auf der Seite sieht man eindeutig, dass es ein Schraubenzieher sein soll. Warum hat der einen Schraubenzieher dabei? Ich verstehe es halt nicht. Das sind halt solche Dinge. Wenn ich halt Taschendieb bin auf so einem Festival, dann habe ich doch keinen Schraubenzieher dabei, um nötigenfalls irgendwen damit zu erstechen. Dann habe ich doch, wenn überhaupt, ein Messer dabei. Also, das fand ich ganz abstrus. Ja, ich dachte vielleicht gerade noch, Messer hat er nicht mitgenommen, weil man vielleicht durchsucht wird auf diesem Festival oder Parade, aber ich weiß nicht, ob man auf einer Parade, ob man da mit so einem Schraubenzieher auftauchen kann und ob der nicht auch als Waffe konfisziert wird von der Polizei, wenn es überhaupt Einlasskontrollen da gab. Naja, aber immerhin wissen wir, wie man jetzt eine Banane sicher in zwei Hälften teilt. Ganz, ganz toll. Probiere ich beim Das nächsten Mal aus. siehst du? Und wenn es nicht klappt, was dann? Dann schreibe ich einen bösen Brief an Egmont. Ja, zur Weiterleitung an Genau. Sugarcurrent, ne? Genauso wie mit der Konserve. Ich glaube, ich habe einiges auf meiner To-Do-Liste ab jetzt, Dinge, die ich ausprobieren muss. Ich glaube, das mit der Rettungsweste lasse ich aber aus der Jogginghose. Ja, im nächsten Fall die beunruhigenden Gerüchte, auch da wieder, nachdem ich so viel Lob verteilt habe, jetzt wieder so ein Kapitel, wo ich am Ende so da sagt und mir irgendwie so unsicher war, weil eigentlich finde ich solche Verwechslungskomödie, wie gesagt, kenne ich auch aus anderen Manga und finde ich eigentlich immer ganz okay. Und das hier mit dieser Kniffe mit der Sprache, was sich dann so ähnlich anhört, ist so ganz nett, aber irgendwie diese Auflösung mit, ja, es ist ein. Es ist halt ähnlich wie beim Gaming-Ding. Es ist halt eine Figur, die sieht Amuro ähnlich. Und das führt zur Verwechslung und das ist lustig. Und hier ist es halt so, ja, all diese Leute, scheinbar nehmen sie Amuro nur als Typen mit blonden Haar und dunkler Haut wahr. Und ob der jetzt eine fette Nase hat und Sommersprossen im Gesicht, wissen wir alle gar nicht scheinbar so genau. Ja, das hat für mich auch irgendwie so einen faden Beigeschmack, weiß ich nicht. Fand ich am Ende irgendwie so ein bisschen. Ja, und Kasami, das fand ich. Irgendwie habe ich jetzt schon so halb aufgegeben mit Kasami und fand das jetzt fast wieder lustig, dass er in so einen Monolog verhält, so einen ernsten Monolog so mäßig, quasi wie Sango Yukumiso oder so, wenn es um was Gruseliges geht, um Hauptmanga. Ja, fand ich okay und ja, Matteo. Ach, diese Italiener immer wieder, ne? Ich muss gestehen, ich bin da nicht ganz so skeptisch, weil wenn ich das von mir selber so mal ja extrapoliere, ich nehme Leute tatsächlich auch, wenn ich sie nur einmal sehe, nicht so detailliert wahr. Und ich kann mir da schon vorstellen, dass gerade bei so einem Kellner oder so, den du vielleicht einmal wahrgenommen hast in dem Café, wo du dann gar nicht so häufig hingehst, dass du dann, manche haben den ja auch nur von hinten gesehen oder so, ne? Oder halt nur kurz. Ich meine, das Mädchen, das hat er ja auch nur also angesprochen und das war ja dann vielleicht auch einen Tacken weiter weg. Also ich fand das gar nicht so weit hergeholt, die Situation, aus denen das diese Verwechslung entstanden ist. Es ist jetzt nicht so, als hätten die ein ewig langes Gespräch geführt oder so. Von daher, das fand ich tatsächlich gar nicht so schlimm. Ich fand das Kapitel tatsächlich sehr gut. Also mir hat es Spaß gemacht, das zu lesen. Auch mit dem kleinen Hieb da am Ende von Azusa. Dass die ja schon jemand anderes gesehen hätte und also Ran und Sonoko halt und verwechselt hätten und sowas in der Richtung. Das fand ich eigentlich ganz witzig. Und das Bild am Ende fand ich auch gut mit diesen unterschiedlichen Gesichtern, weil das ist halt irgendwie cool gezeichnet, weil wenn man so auf den ersten Blick hinguckt, dann sieht es tatsächlich doch schon ähnlicher aus und dann guckt man nochmal genauer hin und dann sieht man, wie extrem unterschiedlich die Gesichter tatsächlich eigentlich gezeichnet sind, dass man sie aber trotzdem tendenziell schon als ähnlicher wahrnimmt, weil sie so nebeneinander dargestellt sind. Ich fand das Kapitel tatsächlich gar nicht so schlecht. Also mich hat es unterhalten. Also, mir hat das Kapitel auch gut gefallen. Also, am Anfang diese Verwechslungsgeschichte und diese Gerüchte von Amuro dachte ich auch so, ne, was ist denn da los? Kann doch eigentlich gar nicht sein. Aber wie dann alle so irgendwie was sagen und er dann da auch denkt so, hä, habe ich nie gemacht, weil was ist denn hier los? Und es werden irgendwie immer mehr Leute, die was sagen und dann geht er halt dem Ganzen auf den Grund, ganz natürlich und ja, dann am Ende quasi, gut, bevor wir zum Ende, erst nochmal hier halt Kasami mit seinem, ja, dieser Doppelgänger-Theorie, das fand ich noch ganz interessant, sag ich mal, was es da so für Theorien gibt, aber dass er da eben so übermäßig, ja, überreagiert, als ob er der abergläubischste Mensch ist und dass er sich da bloß nicht auf die Suche machen soll nach dem Doppelgänger, weil sonst stirbt er, fand ich auch zu stark übertrieben. Also, ich glaube nicht, dass Kasami abergläubisch ist und derart daran glaubt. Ich meine, die natürliche Logik ist natürlich von Amuro, wenn man halt hört, da ist jemand, der denkt, also der gibt sich für mich aus oder wie auch immer und ich stehe dadurch schlecht da, ist eigentlich nur natürlich, dass man den dann finden und mit ihm reden will. Und dass Kasami da so derart übertreibt, fand ich jetzt persönlich auch nicht toll. Und dann aber am Ende halt die Auflösung mit dem Italiener, der irgendwie fast so aussieht wie Amuro, dachte ich dann, ja, das hat mir gut gefallen. Auch die ja, Parallelen sozusagen, die ja dann auch erklärt werden, wie das so ähnlich klingt und was es denn bedeutet, wenn man das so ein bisschen ja japanischer denkt, wie der gute Matteo heißt, dann kann man da durchaus ja das nachvollziehen, warum es zu dieser Verwechslung kommt, auch wenn man die Sprache nicht beherrscht. Und ja, deswegen fand ich das ganz gut und ja, hat mir gefallen, das Kapitel. Nur halt am Ende so, hätte ich gerne noch ein bisschen mehr Szenen gesehen, was dann so jetzt eigentlich daraus wird, wie Amuro Azusa davon abbringen kann, da bei ihr mehr Nachforschungen anzustellen, weil sie sagt ja auch schon, ich wurde auch schon mal verwechselt und die hat sogar wie ich gesprochen und dann ist es ja vorbei. Also eigentlich müsste Azusa da ja noch mehr drauf eingehen oder vielleicht das Amuro da irgendwie, der die Wahrheit kennt, das irgendwie abtut oder irgendwas erfindet, das eben nicht weiter nachgebohrt wird. Da hätte ich gerne noch mal irgendwie was gesehen, weil so finde ich, ist das eher ja unbefriedigendes Ende, wo man so denkt, ja, aber das kann jetzt doch nicht einfach so ins Leere verlaufen. Also sie muss doch wissen, was da mit dieser Frau auf sich war haben. Das ist ja im Hauptmanga auch einfach so abgetan worden mit, ach, das ist ja gruselig. War vielleicht Casual Ja, Kid, haha. aber das gefällt mir nicht. Ja, kann ich verstehen, dass dir das nicht gefällt. Ich kann mir aber halt auch einfach vorstellen, sagen wir mal, Azusa stellt jetzt tatsächlich irgendwelche Nachforschungen an. Was soll sie großartig nachforschen, ne? Also sie wird ja nichts anderes berichtet bekommen, außer dass sich diese Person so wie sie verhalten hat. Aber die wird danach nicht auffindbar sein, diese andere Person, die so ist wie sie. Also ich glaube, dass da Azusas einfach Fähigkeiten so beschränkt sind, dass das keine weitere Gefahr darstellt, weil Azusa bisher jetzt auch nicht von besonderem detektivischen Gespür gekennzeichnet gewesen ist. Also glaube ich, dass da gar keine große Gefährdung von ausgeht, so an und für sich. Nee, Gefahr meinte ich auch nicht. Also ich meinte jetzt halt wirklich nur, dass es so ein abruptes Ende halt ist. Also dass es nicht irgendwie abgerundet wird mit, ja, nee, das war halt einfach nur so und mach dir da keine Gedanken, irgendwie sowas. Ja, das stimmt. Vielleicht wäre das noch ganz gut gewesen. Aber Also für mich wäre das ein runder Abschluss gewesen, aber es ist nun mal so gewählt worden und vielleicht bin ich auch der Einzige, der das so ein bisschen störend empfindet. Time 9 war für mich auch wieder, also ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ich das jetzt nicht so brauche, dass wir irgendwie so leicht humorvolle so Aufklärung von Hintergrundinformationen habe, was so in den hinter den Kulissen bei einem Detektiv-Conan-Fall passiert ist. Hier finde ich es weniger blöd als nur so mit den Klamotten, weil das mit den Klamotten war ja wirklich einfach nur so halber cringe irgendwie. Hier ist es dann halt so irgendwie Comedy, dass man halt so sieht, wie er überhastet dann irgendwie in den Zug kommt und dann hängt die Krawatte fest und da kommt eine Durchsage, bitte seien Sie beim Betreten der Türen vorsichtig und er wird halt von den anderen so angestarrt und dann diesen typischen Gag irgendwie, dass ein Kind sagt, Mama, Mama, der Mann da macht aber XY. Fehlt nur, dass die Mutter irgendwie sagt, guck nicht hin. Guck nicht hin, mein Schatz. Solche Menschen gucken mir nicht an. Wenn Kasami da telefoniert, den muss er sich auch noch ertragen lassen. Ja, was das jetzt mit den Kreuzworträtseln da groß sollte, na, irgendwie, um das dann irgendwie am Ende zu zeigen, da irgendwie mit dem Sprichwort. Bin ich mir jetzt auch nicht so sicher, wie toll ich das fand. Ja. Also so, für mich ist so vielleicht, war meine Stimmung nach dem Flusskapitel und dem Hanzo-Kapitel ein bisschen zu gut, weil jetzt geht es für mich wieder so unter, wo ich mir so denke, so ein Kapitel dann am Ende bin und mir dann denke, ja, okay, schätze ich mal, also hat mit mir nicht viel gemacht, dieses Kapitel. Also ich muss gestehen, dass ich das Kapitel überhaupt nicht richtig in Kontext setzen konnte, weil mir das Kapitel, wo Kasami eingeführt wird, dieser Fall, den habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gelesen, beziehungsweise nicht mehr gesehen. Und das war einfach gar nicht mehr in meinem Bewusstsein. Ich konnte mit dieser ganzen Anspielung überhaupt nichts anfangen, wenn ich ehrlich bin. Dann kamen noch dazu irgendwelche japanischen Wortspiele oder halt dieses Kreuzworträtsel. Von daher ging mir dieser Fall einfach, ich habe den gelesen und mir gedacht, hä? Und das war eigentlich so das die Zusammenfassung bei mir zu dem Fall. Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht, weil, also Ich meine, klar, man liest die Hauptstory häufiger und man beschäftigt sich auch mit dieser Hauptstoryline häufiger. Ich habe nicht immer alle Fälle präsent, wenn ich ehrlich bin. Aber der Fall, der ist mir einfach gar nicht mehr präsent gewesen. Und irgendwie so einen kleinen Hinweis darauf hätte ich jetzt irgendwie doch schon schön gefunden, dass man den Fall vielleicht dann doch nochmal vorher liest, einfach. Weil so alleine das Kapitel war es für mich auf jeden Fall nicht. Ja, oder was man auch hätte machen können, als Amuro da am Strand steht oder so, dass sie da, wie in den anderen Bänden, einfach so ein Sternchen hinmachen, siehe, Band sowieso, Kapitel sowieso, dass man zumindest weiß, auf welchen Fall das Ganze anspielt. Weil ich habe es mir nämlich auch gedacht, ich habe diese Szene gesehen, ich so, irgendwas muss doch da sein. Eigentlich muss ich doch, also das Ganze suggeriert mir, dass ich wissen müsste, was da abgeht. Aber find das mal eben dann einfach so raus. Also ich habe es dann auch nicht näher nachgeforscht, weil aber auch dieser Stern fehlt. Und normalerweise kriegt man ja immer alles von der ganzen, also wird einem ja immer alles auf dem Tabletteller da serviert bisher an Informationen. Und da haben sie es jetzt nicht gemacht, als wäre das was, was man auf jeden Fall wissen müsste. Das war auf jeden Fall bei mir nicht der Fall. Aber vielleicht geht es euch da ja anders und ihr seid noch nerdiger als andere und wisst das alles. Das wird vielleicht dadurch begünstigt, dass zum Zeitpunkt, wo dieses Kapitel rauskam, dass das einzige Kasami-Kapitel war, wo er überhaupt nochmal vorkam. Ah. 909. Und ich meine, selbst ohne das ist er ja bisher nur in drei Fällen aufgetreten insgesamt, wenn wir jetzt aus dem heutigen Stand sehen. Also, aber damals, 2019, war das noch das einzige Conan-Kapitel im Hauptmanga, wo er vorgekommen war. Ja, ansonsten, also das mit dem Kreuzworträtsel, wie gesagt, fand ich auch eher überflüssig. Im Prinzip ist es eigentlich nur dafür da, am Ende, dass Amuro das Wortspiel halt hat, wo er dann Kasami lobt, was ich sehr schön fand, dass er Kasami da lobt. Aber dafür hätte man diese Kreuzworträtselgeschichte auch nicht unbedingt gebraucht. Und ansonsten, dass eben der Hintergrund gezeigt wird, wie er in diesen Zug springt, was im Hauptmanga ja zur Lösung des Falles damit beiträgt, das fand ich wiederum sehr gut und ich fand die komödiantischen Aspekte da in der Bahn eigentlich sehr passend gewählt, dass er da erstmal Aufsehen erregt, überhastet in den Zug steigt, da kommt diese Durchsage, bitte gehen Sie nicht überhastet in den Zug und er, okay, mach ich nicht und dann telefoniert er und dann kommt diese Durchsage, bitte telefonieren Sie nicht im Zug. Also das war irgendwie, also ich fand das sehr schön von der Comedy her. Ja. Und dann zum Abschluss des Bandes ein Kapitel, was eher weniger Comedy hat, außer dass ein Hiroki offensichtlich von Arzt da gefüttert werden möchte. Haha. Aber was ja vor allem als großes Nicht-Finale eher so ein bisschen sentimentales Kapitel ist, mit wir sehen nochmal alle Charaktere und dann Arzt da erzählt davon, wenn man drei Kirschblüten fängt, dann hat man einen Wunsch frei und Amuro, der das dann am Ende so macht und an seine Freunde denkt, das ist dann wieder, also das ist. Wieder ein Kapitel, was mir sehr gut gefallen hat. Hätte ich auch, wie gesagt, kein Problem gehabt, wenn das das Ende des Spin-offs gewesen wäre. Und ja, einfach so ein schönes, ruhiges Kapitel, wo man ein bisschen sentimental werden kann, ein bisschen schön sich nochmal zurückerinnern kann an all die lustigen Szenen, die wir in dem Spin-off bisher hatten, mit diesen ganzen verschiedenen Charakteren. Nur Kasami fehlt hier halt so ein bisschen. Ja, und das fand ich dann so als Abschluss des Bandes ganz rührselig und nett. Und das finde ich einen guten Abschluss zumindest für diesen Band. Ja, dem würde ich mich anschließen. Also mich hat das Picknick oder Kirschblütenfest, was es auch immer ist, auch sehr gefreut, dass wir da eben die ganzen Leute wiedersehen, die wir so aus den vergangenen Bänden schon gesehen haben. Auch, dass die Oma wieder aufgetreten ist, die wir ja in dem einen oder anderen Band so lieb gewonnen haben. Und ja, dann Amoros improvisierte Sitzgelegenheit, gut, ob die so funktioniert, ist fraglich, auch etwas, was Wiebke ausprobieren kann. Ja, ich werde Tester von Torus Vorschlägen. Ja, ansonsten, ja, war es, wie Lasse schon sagt, ein ja, würdiger Abschluss. Und ich hätte jetzt auch gedacht, mit diesem Kapitel endet Zero's Tea Time und wir kommen als nächstes dann, wenn wir dazu kommen in Deutschland, würden wir jetzt Zero's, nee, nicht Zero's, hier die White Police Story Police da, Story. ne, wie es heißt, ihr wisst das. Das darauf dann, dass es jetzt quasi darauf direkt überleitet. Weil so wirkt das ja, ja, jetzt ist Zero's Tea Time zu Ende und jetzt kommt White Police Story und damit ist alles schön geschaffen, ein runder Abschluss geht ineinander über und ja. Ja, vielleicht war es mal so gedacht. Nach diesem Kapitel kam dann auch in Japan direkt die ersten drei Kapitel Wild Police Story. Und am Anfang gab es ja auch das Gerücht, dass Zero's Tea Time endet, beziehungsweise es war, dachte man irgendwie, hat man so eine Magazinnachricht irgendwie falsch gelesen. Und im Nachhinein wissen wir, der Manga hat damals noch nicht geendet und das war, haben sie auch nicht gesagt, dass er beendet war und sich dann umentschieden, sondern es wurde halt nur gesagt, dass jetzt das andere Spin-off auch kommt und Zero's Tea Time vielleicht ein bisschen länger nicht kommt, aber dann schon wieder, also dieses letzte Kapitel 40 kam im September 2019, dann kam 3 Wochen im Oktober Wild Police Story, dann kam nochmal 3 Wochen Wild Police Story im Februar 2020 und dann kam auch schon wieder die nächsten beiden Kapitel Zero's Tea Time im März und April 2020. Also ja, das Spin-off ging weiter und Wild Police Story ist ja inzwischen auch zu Ende und ist parallel auch so ein bisschen weitergegangen. Ja, also ursprünglich war es ja auch mal geplant, dass Wild Police Story ein Teil von Zero's Tea Time wird. Und da hätte dieses Kapitel natürlich auch gut hingeleitet. Ja, also kann man natürlich viel spekulieren. Und ich denke auch mal, das ist nicht zu weit hergeholt, dass das vielleicht mal als Ende geplant war. Das erscheint mir jetzt relativ logisch. Aber wir kennen ja in Hindsight die Realität, wie es wirklich ist, nämlich Zero's Tea Time existiert noch weiterhin. Auch wenn es aktuell noch nicht in weiterer Bandform existiert, denn wir haben jetzt das Ende von Band 4 erreicht. Wir können uns noch, wenn wir Interesse haben, die schwarz-weißen Storyboard-Entwürfe angucken, wo dann eben steht, dass Amuro sich als Wermut verkleidet hat, unter anderem. Aber das ist natürlich nur so ein kleiner Ausreißer. Dann am Ende haben wir nochmal eine Seite Werbung für Astra Lost in Space und danach das Impressum, wie immer, Zero's Tea Time 4, Takehiro Ryo und Gosho Oyama aus dem Japanischen von Josef Scharnel, verantwortlicher Redakteur Marco Walz, Lektorat Christian Schmidt, Gestaltung Claudia Philhauer, ohne das V-Punkt, scheinbar, Koordination Angelika Schönhuber, printed in the EU, in the EU. www.egmont-manga.de, Egmont Foundation, Egmont Shop und dann klappen wir den Band zu und sind einmal durch mit diesem vierten Band, dem aktuell letzten Band, auch wenn es im Egmont Shop noch anders drin steht, wie ihr ja in unserem News-Podcast vielleicht auch schon gehört habt. Einen fünften Band, Zero's Tea Time, gibt es bisher nicht. Es gibt inzwischen, wurde in 2020 und in 2021, gibt es inzwischen schon 53, also bis Kapitel 53, also es gibt 13 neue Kapitel. Ein fünfter Band wäre also möglich, aber es gibt ihn in Japan bisher nicht, das heißt, in Deutschland wird es ihn erstmal auch nicht geben. Und wir können diese Zeit nutzen, um uns nochmal bewusst zu machen, wie sehr mochten wir Zero's Tea Time 4 eigentlich. Ja, ich würde sagen, insgesamt doch finde ich diesen Band schon okay. Es war für mich so eine Steigerung, weil auch wenn wir das mit den Klamotten hatten und das mit Camel, fand ich doch die Comedy, der Anteil Comedy, wo ich mir so denke, das muss doch jetzt nicht sein, ist deutlich weniger gewesen in diesem Band und deutlich mehr Kapitel, wo ich den Humor schätzen konnte oder wo der bei mir getroffen hat und deutlich mehr Kapitel, wo ich auch mal ein bisschen den ernsteren Inhalt ganz gut fand. Wie gesagt, als klare Highlights für mich in diesem Band das Flusskapitel und das letzte Kapitel, Time 10. Lustigerweise genau in der Mitte des Bandes und einmal am Ende. Und dass man, das Ende ist ja immer das Wichtigste, dass man mit einem guten Ende rausgeht, daran erinnern sich die Leute. Ja, ich sag mal so, also wenn man jetzt bei Zero's Tea Time 4 ist und sich die anderen drei Bände schon geholt hat, dann kann man sich den hier bedenkenlos holen. Für Amuro-Fans, die greifen sowieso zu und auch allgemein Detective Conan-Fans. Ich sag mal, also so viel macht man mit diesem Band nicht falsch und ich finde ihn besser als die letzten Bände. Dem kann ich mich auch nur so anschließen. Also ich habe gerade noch mal überlegt, aber der erste Band hat halt immer noch diesen Aspekt dieser drei Gesichter wesentlich mehr verkörpert und ist, glaube ich, als Einstiegsband bei der Zero's Tea Time Reihe immer noch irgendwie so ein bisschen unerlässlich. Ich hatte kurz überlegt, ob ich ihn als besser empfinde als den ersten, aber ich glaube, das ist nicht der Fall. Die beiden sind schon auf einem Level. Das heißt, also ich fand diesen Band auf jeden Fall besser als den zweiten und den dritten. Da waren einfach so viele schöne Kapitel drin, bei denen ich Spaß hatte, die zu lesen und die ich auch gerne nochmal lesen wollen würde, wenn überhaupt. Oder halt zum Beispiel beim letzten Kapitel, das würde ich zum Beispiel auch gerne, also hätte ich zum Beispiel nichts gegen, das als Anime-Adaption zu sehen. Weil gerade so diese Kirschblütensache, da waren so viele schöne Zeichnungen dabei und das dann halt einmal im Anime umgesetzt, auch wenn es natürlich nicht gemacht werden wird oder nicht in naher Zukunft gemacht werden wird, da hätte ich zum Beispiel nichts gegen. Von daher, die Kapitel haben mir sehr gut gefallen. Und ich würde den Band auch, also wenn jemand Zero's Tea Time mag, dann würde ich demjenigen halt auch eher zu Band 4 als zu Band 2 und 3 raten. Ja, ich würde auch sagen, also mit dem Band, ja, kann man nichts mehr falsch machen, wenn man Zero's Tea Time sammelt oder lesen möchte. Hier hat man verschiedene Mischungen aus den Geschichten und es ist Comedy dabei, es ist Ernsthaftes dabei und es ist jetzt nicht so, sage ich mal, am Ende wie bei so manchen Zero's Tea Time Sachen am Ende, wo man beispielsweise Kasamis Darstellung stark kritisiert. Hier war das halt nicht der Fall. Es gab klar das ein oder andere schwächere Panel, aber wie gesagt, das Flusskapitel, was Lasse schon angesprochen hat, das war sehr positiv auch für Kasami und allgemein gehört sie zu den ja, besseren Stories hier in dem Band. Und ja, mir persönlich, sage ich mal, hat eigentlich soweit alles recht gut gefallen, bis auf das eine Kapitel mit den Klamotten. Das war nicht so mein Fall, aber ansonsten fand ich die Stories alle recht unterhaltsam. Es waren schöne Anspielungen dabei, Charaktere tauchten auf und so die Wortspiele und ja, was so halt kam. Das war alles sehr schön und deswegen, ja, finde ich, dass der Band gut gelungen ist und ja, hat einen gut unterhalten und kann man auch gerne irgendwann später nochmal lesen. Und damit sind wir auch am Ende dieses Themenpodcasts zu Zero's Tea Time Band 4 angelangt. Die letzten vier Themenpodcasts gingen alle tatsächlich um Zero's Tea Time. Ist mir vorhin nochmal aufgefallen, weil manga-technisch auch nicht viel anderes rausgekommen ist im Deutschlandbereich zu dieser Zeit. Aber das wird sich jetzt, wie gesagt, erstmal ändern. Einerseits haben wir keine Zero's Tea Time Bände mehr, die natürlich schon rauskommen könnten aktuell. Und dann in den nächsten Themenpodcasts wird es dann unter anderem um die Lone Wolf Edition gehen, dem Detektivkonan-Sonderband, der im Juli, im August erschienen ist. Dazu dann im entsprechenden Podcast mehr, wird einen dazu geben in der Zukunft. Und bis dahin bleibt mir nur noch übrig, auf unsere Projektseiten zu verweisen. Auf connews.org bringen wir euch die neuesten Infos über alles Mögliche im Zusammenhang mit Detektiv Conan. Das heißt, wenn ein Zero's Tea Time Band 5 in Japan erscheint, dann werdet ihr bei uns dazu eine News finden. Auf conwiki.org könnt ihr euch über alles Mögliche im Zusammenhang mit Detektiv Conan informieren, im ganz, ganz exzessiven Details. Und ihr könnt auch selbst dazu beitragen, indem ihr selbst mit editiert. Und auf conforum.org könnt ihr euch mit anderen Leuten austauschen, zum Beispiel über diesen Band 4 von Zero's Tea Time, wie ihr ihn denn so fandet. Falls ihr eher mit Leuten ein bisschen aktiver chatten wollt, dann haben wir auch einen Discord-Server für euch. Auf connews.org/discord findet ihr den Invite-Link dazu. Auf Social Media sind wir vertreten, auf Twitter, twitter.com/connews, Facebook, facebook.com/connews, Instagram, auf instagram.com/connews, youtube.com/connews. Und supporten geht über Amazon Reflinks, über Patreon oder indem ihr unseren Discord-Server boostet. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, macht's gut und ich bin gespannt, ob wir irgendwann mal den Cast zu Zero's Tea Time Band 5 aufnehmen werden.